Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die nahe Angehörige verloren haben, weil diese sich das Leben genommen haben. Und vielleicht auch mit Menschen, die Zeuge waren von Selbsttötungen oder die sogar darin verwickelt worden sind. Zum Beispiel ein Straßenbahnfahrer, vor dessen Bahn sich ein Mensch geworfen hat. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Christina und Christina ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Christina. Ja, mein Problem ist, ich habe 5 Selbstmordversuche insgesamt hinter mir. Wie viel? Und 5 Stück. 5 Stück? Mhm. Ja, und... Wie alt warst du da, als du versucht hast, dir das 14. Leben... 14. Von, ja. Von 14 bis heute, oder was? Ja, das ging über die Jahre hinaus und... Wann war der letzte? Ungefähr, noch gar nicht so lange her... Mit 17, ja. Wie hast du das gemacht? Ja, das erste Mal, da war ich halt im Chor gewesen und ich kam da mit den Jugendlichen halt nicht so gut klar und ich meine, das fing ja schon mit 12 an, dass ich Probleme mit meinen Eltern hatte, da bin ich aus dem zweiten Stock gesprungen. Mhm. Mit 12 Jahren aus dem zweiten Stock? Nee, mit 14. Mit 14. Mit 12 fing das alles an, dass ich dann Probleme hatte und so und meinen Eltern und dass ich dann auch immer von zu Hause abgehauen bin. Mhm. Ja, das ging dann weiter. Wie schwer verletzt warst du da, als du aus dem zweiten Stock gesprungen bist? Ich kann mich nur daran erinnern, ich lag in so einer Röhre und ich war voller Blut geschmiert, hatte auch überall Prellungen gehabt und Schmerzen. Mhm. Und ich weiß nur von einem Arzt, dass ich mit einem Helikopter, also mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden bin. Mhm. Und am nächsten Tag kam dann auch nochmal der Flugarzt und die Ärzte haben gesagt, ja, sie haben 1000 Schutzengel gehabt, mhm. ne? Und also es ist relativ gut gegangen. Ja, nur dass also, ich du sagst, dass du 5 Selbsttötungsversuche unternommen hast. Warum? Ja, weil ich sehr mit mir nicht klar kam, weil ich Probleme zu Hause hatte. Erstmal fing das an mit der Magersucht, die ich hatte, dass ich dadurch halt sehr viel Depressionen bekommen habe. Mhm. Sagen wir mal, machen wir mal eins nach dem anderen. Probleme zu Hause. Was für Probleme waren das, die du zu Hause hattest? Ja, mein Vater halt, der ist Choleriker und ja, er ist halt für jedes bisschen durchgedreht und was es meine Eltern halt betrifft, die kommen halt nicht mehr miteinander klar und ich habe es halt mitgekriegt. Und also die Situation zu Hause in der Familie war Theater. Alles andere als harmonisch, sondern zerrüttet und ja. Viel Krach, viel Streit. Ja, es fing ja schon damit an, dass meine Mutter dann heulend zu mir ins Zimmer kam und gesagt hat, ja, dein Vater geht mal wieder auf mich los und der will mich wieder schlagen. Hat dein Vater dich auch geschlagen? Also handgreiflich geworden ist er schon, ja. Das heißt, er hat auch immer zugelangt, richtig? Ja, das kann er ganz gut. Bei dir auch? Ja. Bist du das einzige Kind in der Familie? Nee, ich habe noch einen Bruder. Wie alt ist der? Mein Bruder ist 21. Also, war das eine Auswirkung auf dich, als junges Mädel mit 12, sagst du, fingen diese Probleme an, mit 14 den ersten Selbstmordversuch, die dir sehr zugesetzt haben, diese familiären Spannungen? Ja. Ja. Dann hast du gerade so ein Stichwort gebraucht, dass du warst auch magersüchtig. Ja. Ich habe damit heute noch zu kämpfen. Ja, dass ich teilweise wieder zurückfalle und ja wieder dann von einem Extrem ins andere gehe, dass ich dann wieder unglaublich viel zunehme und wieder das Gewicht aber wieder schnell verliere. Wahrscheinlich die Magersucht allerdings auch ein Resultat aus diesen zerrütteten Familienverhältnissen. Ja, ich habe immer gedacht, ich könnte meine Eltern damit erpressen, die würden sich ändern. Und meistens ist ja dann so gewesen, dass ich dann umgekippt bin und ich wusste, dass ich meine Mutter damit erpressen konnte und ja, dass sie dann gesagt hat, ja, ess endlich was, ess endlich was. Und ich habe immer gehofft, sie wacht damit auf. Ja. Sie wacht auf, dass es mir nicht gut geht. Ja. Und gab es noch andere Gründe? Ich meine, das sind ja schon Gründe genug, aber gab es noch irgendeinen Grund, weswegen du damals keine Lust hattest zu leben? Ja, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich rief nicht mehr ein und aus. Ich kam selber mit nicht klar. Ist ja auch so, ich habe gesundheitliche Probleme. Also war das so ein richtiges Rundrum-Gefühl von unglücklich sein? Genau. Und einfach mit dem Leben nicht klarkommen, vielleicht auch keinen Sinn im Leben zu sehen. Ja. Einfach richtig fertig, richtig down zu sein. Ja. Jetzt hast du ein Beispiel gerade schon genannt, dass du einmal als 14-Jähriger aus dem zweiten Stock gesprungen bist und hattest viele Schutzengel, haben die Ärzte gesagt. Ja. Sag mal die restlichen viermal, was du da gemacht hast. Ja, beim zweiten Mal habe ich dann Reinigungsmittel geschluckt. Reinigungsmittel? Ja, Spülmittel, Shampoo, alles Mögliche. Und habe dann auch nachher keine Luft mehr gekriegt und mir war kotzübel und ich hatte einen Kribbel im Körper und ja, dann haben die bei mir den Magen ausgepumpt. Ja, beim dritten Mal habe ich dann... Auch ohne Nachfolgen, also der Magen ist heile geblieben. Nee, das ist ja rechtzeitig gemacht worden. Ja. Ja, beim dritten Mal halt habe ich 100 Schlaftabletten geschluckt. 100 also, Schlaftabletten? Ja. Wie alt warst du da? Da warst du 16, 15? Ungefähr 15. Ja, wie bist du an die 100 Schlaftabletten gekommen? Ich habe mir die von Freundinnen besorgt, eine Freundin, deren Oma, die hatte Schlafstörungen und ich dachte so, ich hätte Schlafstörungen und besorgt die mir mal und die hatte sich dann halt für mich besorgt gehabt und dann habe ich auch beim Arzt Medikamente bekommen zum Einschlafen, weil ich halt durch meine Depression habe ich oft dann vom Arzt Medikamente bekommen. Also die hast du dir so zusammengesammelt quasi, die Schlaftabletten? Ich habe mir die zusammengesammelt, dann hast du 100 Schlaftabletten, auf einen Schlag genommen? Ja, nach und nach. Und dann, wo hast du dich hingelegt? Ja, ich bin umgekippt. Ich war unterwegs auch noch. Es war spät abends. Ich bin von zu Hause abgehauen und hatte die Schlaftabletten dann genommen, war dann nachher in so einem Park gewesen, wo es dunkel war, wo keiner war und dachte ich so, ja, jetzt könnt ihr mich mal alle. Und dann habe ich die halt geschluckt, die ganzen Medikamente. Irgendwann bin ich dann umgekippt, habe keine Luft mehr gekriegt. Und dann hat jemand, ein Passant, ein Mann, kann ich mich sogar noch heute daran erinnern, so vage, hat mich dann aufgefunden. Und ja, irgendwann mal habe ich fast das Bewusstsein verloren. Dann hat da so ein Polizeibeamter mir ständig ins Gesicht geklatscht, dass ich die Augen offen halten lassen soll. Dann wahrscheinlich auch ins Krankenhaus gekommen und hat ja auch den Magen ausgepumpt. Ja, ja. Und dann weiter? Ja, ja, von da aus halt ist es halt so gekommen, dass... ja, die haben ja danach sogar noch eine Giftzentrale angerufen, was ja auch das Komische war. Dann ich mal mit weiter, da waren dann ja noch zwei Selbstmordversuche. Ja. Was hast du da gemacht? Bei dem vierten habe ich versucht, mir die Pulsadern dann aufzuschneiden. Habe dann auch oft genug an mir rumgeschnibbelt. Hatte dann auch zeitlang diesen Schnibbeleffekt gehabt, dass ich dann... Also Pulsadern aufschneiden, das war das vierte Mal. Und beim letzten Mal, wie hast du es da gemacht? Ja... Oder was hast du dann gemacht? Ja, das letzte Mal war gewesen, da habe ich dann Alkohol zu viel getrunken gehabt. Und habe dann auch Psychopharmaka genommen und... Auch wieder mit Krankenhaus und Magen auspumpen und sowas? Genau, und ich habe dann auch Koffeintabletten geschluckt, die man auch in der Apotheke kriegt, reines Koffein. Das klingt ja alles wirklich sehr, sehr dramatisch und du scheinst ja wirklich immer wieder Schutzengel gehabt zu haben. Du hättest ja auch im Park liegen bleiben können und wärst dann da gestorben in der Nacht. Jetzt bist du 19 Jahre alt, das letzte Mal, sagst du, da warst du 17. Ja. Das heißt, seit 2 Jahren ist Gott sei Dank nichts passiert. Hast du denn das Gefühl im Moment, dass du dein Leben so einigermaßen im Griff hast, abgesehen davon, du hast es gerade angedeutet, dass es mit dem Essen noch nicht so richtig funktioniert? Ja, Thema, wie es jetzt mir jetzt geht, dass ich alles im Griff habe, nein. Nein. Ich habe auch seit 2 Wochen oft die Gedanken, ja, ich hoffe jetzt nicht, dass jemand zuhört, der mich vielleicht kennt, aber ich habe, ja, mit einer Fremdperson kann man ja eher darüber reden, ja, schon teilweise diese Gedanken und... Das wieder zu tun? Oder was? Ja. Christina, wie lebst du denn im Moment? Was machst du? Ja, momentan habe ich jetzt halt, ich habe meine eigene Wohnung und... Mhm. Arbeitest du auch? Nein. Ich gehe ab August gehe ich zur Abendschule, um meine mittlere Reife nachzuholen. Mhm. Und ja, ich bin mich jetzt am Bewerben, weil ich möchte einen Halbtagsjob haben. Mhm. Und gleichzeitig abends meine Abendschule machen. Mhm. Hast du denn, ich meine, das sind ja gute Vorsätze, aber ich, ja, wiederum kann man die auch nur verwirklichen, wenn man innerlich relativ stabil ist. Wenn du aber gerade zu mir so einen Satz sagst, dass du im Moment schon wieder darüber nachdenkst, so etwas zu machen, sagt mir das, dass du innerlich nicht sehr stabil bist und dass eigentlich immer noch sehr viel Unglücklichsein da ist. Ist das so? Ja. Hast du Freunde oder einen Freund? Ja, Freund ist seit Februar nicht mehr. Der ist alles kaputt gegangen seit Februar diesen Jahres. Nee, Freunde, das heißt Freunde, die haben alle selber Probleme, sag ich also mal. Also richtig ganz nahe Leute hast du gar nicht um dich herum. Nein, die kommen auch gar nicht damit klar und ich weiß, ich kann denen das nicht sagen, weil es bei meinen Eltern landet und ich habe wieder Angst, wieder in die Psychiatrie zu müssen. Das heißt, du bist in den letzten Jahren auch immer wieder behandelt worden, mal in der Psychiatrie zum Beispiel. Ja. Aber das... Ja. Ich war ja auch 3-mal hintereinander im Frauenhaus und musste dann auch wieder in die Psychiatrie. Und also klingt wirklich sehr kompliziert und klingt auch so, als würdest du wirklich noch sehr viel Hilfe brauchen. Ich möchte dir gerne was vorschlagen, Christina. Du weißt ja, dass ich hier immer Psychologen im Hintergrund sitzen habe, die mit mir zusammen arbeiten. So auch heute, das ist die Heide. Mhm. Ich möchte gerne, dass du mit Heide jetzt ausführlich redest. Denn ich glaube, dass du sicherlich noch eine ganze Menge Hilfe brauchst, nicht in der Psychiatrie, aber auf anderem Weg und auf anderer Ebene. Würdest du denn so eine Hilfe auch annehmen wollen, wenn dir jetzt jemand sagt, pass auf, Christina, wir machen das und das mit dir? Ja, nur eine Tat umsetzen sollte man das dann auch. Mhm. Sicherlich, ich nehme mir Ratschläge an und ich lasse mir auch helfen, nur... Ich sag mal, es ist schwer, von diesen Gedanken immer wieder loszukommen. Mhm. Und man malt sich dann auch aus, wie man es machen soll. Ja, und still und heimlich. Und ich meine, ich versuche mich seit Tagen wirklich zusammenzureißen. Mhm. Und also es ist sehr, sehr akut im Moment, dass du daran denkst. Ja. Pass auf, wir beenden das Gespräch jetzt hier. Du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Und ich hoffe sehr, dass ihr beide gut ins Gespräch kommt und dass Heide dir auch ein paar sehr gute Ratschläge geben wird. Okay. Ja, liebe Christina. Und ich finde aber toll, was du dir vorgenommen hast, nämlich, dass du die Schule machen möchtest, dass du arbeiten willst. Und das ist ja auch verbunden mit Zielen und mit Träumen. Du möchtest ja vielleicht auch irgendwann mal einen Beruf ergreifen, der dir viel Spaß macht. Ja. Das ist ja alles... Nur halt, wenn man diese Depression nicht immer hätte und das ist das, womit ich nicht klarkomme und was mich immer wieder zurückwirft. Wir? Das heißt... Gedanken habe ich, aber Wunschvorstellungen und Ziele schon. Ja. Liebe Christina, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an und ich hoffe, dass wir dir vielleicht ein bisschen helfen können. Das würde mich sehr freuen. Okay. Alles danke, Gute von Herzen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Selbsttötung. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon in so eine traurige, in so eine finstere Zone ihres Lebens geraten sind, dass sie das versucht haben zu machen. Oder ich möchte auch mit Menschen reden, die vielleicht ihre Liebsten oder einen lieben Menschen verloren haben, weil er oder sie sich selbst getötet hat. Oder vielleicht auch jemanden, der Zeuge war von einem Selbstmordversuch oder von einem Selbstmord. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächster Anrufer ist Markus und Markus ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Markus. Morgen, Lomian. Du hast dich auch zu dem Thema hier bei mir gemeldet. Warum? Ja, ich weiß nicht. Also ich sehne mich eigentlich nach dem Tode. Du sehnst dich nach dem Tod? Das ist ja ein harter Ausspruch, ne? Ein krasser Ausspruch. Warum sehnst du dich nach dem Tod? Ja, mal, ich stecke in eine Sackgasse, wo ich sehr wahrscheinlich nie wieder rauskomme. Irgendwo bin ich nervlich am Ende. Erzähl mir von der Sackgasse, damit ich das verstehe, warum du das Gefühl hast, so am Ende zu sein, nicht mehr weiter zu können. Was ist los? Ich sag mal, das fing damit an, ich habe ein paar Schulden. Das sind so viele, dass ich nachts eigentlich nicht mehr schlafen kann. Wie hoch sind die Schulden? Den genauen Betrag muss ich eigentlich nicht sagen. Aber die sind schon so hoch, dass man Angst hat, dass einem Angst und Bange wird. Ja. Dass dir Angst und Bange wird. Ich sag mal, genau. Wie haben sich die Schulden ergeben? Ich sag mal, wenn ich eine Zeit lang richtig gut gearbeitet habe, richtig viel Geld verdient. Hm. Und da habe ich von einem Tag auf den anderen gelebt. Ne? Hm. Und dann irgendwann war das Geld alle, dann musste ich mir da was leihen. Was hast du gearbeitet? Ich habe als Schlosserhelfer gearbeitet. Ja? Na gut, da verdient man ja auch nicht so viel Kohle. Also dass man jetzt in Saus und Braus leben kann, meine ich, das ist ja auch nicht so. Na doch, das war schon eine richtige Menge für mich. Mhm. Und irgendwann war das Geld alle, muss ich mir da was leihen. Für was hast du das Geld denn dann ausgegeben, was du dir geliehen hast? Ich sag mal, Zigaretten, Sprit für meine Freundin damals. Mhm. Also, gut, aber können denn da so ungeheure Summen zusammenkommen, dass man da das Gefühl hat, erdrückt zu werden für Zigaretten und Sprit? Hast du denn auch große Anschaffungen gemacht, oder? Ja, also allgemein, sagen wir mal so, ich habe das Geld einfach verplempert, sobald ich das hatte. Mhm. Und hast ja immer wieder geliehen und immer wieder geliehen. Genau. Und hast auch Leute gefunden, die dir das leihen? Das ist ja auch seltsam. Also Leute habe ich immer gefunden. Ich meine, okay, die haben mir in dem Moment nicht geholfen, aber... Nee, die haben dir nicht geholfen, aber die haben dir das Geld gegeben. Genau. Mhm. Also du willst die Summe nicht nennen, das respektiere ich auch. Dennoch bin ich ein bisschen irritiert, dass aufgrund von Beispielen, wie du sie genannt hast, wie Sprit und Zigaretten, so eine Riesensumme entstanden ist. Ich vermute, dass da irgendwie noch eine andere Ausgabe hintersteckt, die das so richtig in die Höhe getrieben hat. Ja, ich sag mal, wenn ich Probleme hatte, ich habe nie mit jemand anderem darüber gesprochen. Also ich sag mal, wenn meine Geschwister, wenn die auf mich eingeredet haben, da ging in einem Ohr rein, in einem anderen raus. Ich habe mir nie was mal angenommen. Na gut, und im Moment reden wir noch über die Schulden. Wie lange haben die sich denn angehäuft, diese hohen Schulden? Über wie viele Jahre? Um 10 Jahre. Na gut, da kann wirklich einiges zusammenkommen. Also ich meine, ich bin auch relativ spät wach geworden. Ne? Mhm. So, jetzt hast du gesagt, ein Grund sind dieser hohe Schuldenberg, der dir im Nacken sitzt. Was bedrückt dich denn noch so sehr, dass du sagst, ich sehne mich nach dem Tod? Ich sag mal, ich habe letzten Jahres August habe ich ein nettes Mädchen kennengelernt. Mhm. Ich war mit ihr 5,5 Monate zusammen. Mhm. Und auch relativ schnell schwanger. Und sie war im 5. Monat ziemlich verlassen. Mhm. Hat direkt einen anderen Freund und... Das Kind ist von dir. Bitte? Das Kind ist von dir. Ja, ich sag mal, da möchte ich schon noch ganz gerne einen Vaterschaftstest machen, aber die Eltern haben gesagt, sobald ich einen mache, brauche ich die Wohnung nicht mehr betreten von ihr. Ja. Die Eltern sagen, wenn du einen Schwangerschaftstest mitmachst, brauchst du die Wohnung nicht mehr zu betreten? Ja, genau. Warum? Das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also, da gingen mir 1000 Gedanken durch den Kopf, warum die so reagieren. Entweder ich habe vermutet, dass sie sich vielleicht dafür geben, aber ich habe jetzt... Also, da höre ich heraus, dass es gibt die Schulden. Dann gibt es diese kaputte Liebe. Du wärst gerne mit dem Mädel zusammengeblieben. Ja, ist das so? Ja, also... Ich hätte mich nie von ihr getrennt. Ich habe auch seitdem. Na gut, das ist ja, so habe ich es ja gesagt. Du wärst gerne mit dem Mädchen zusammengeblieben. Und dann ist das Mädchen auch schwanger. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Sie sagt offensichtlich, dass du nicht der Vater bist. Nee, sie sagt, ich bin der Vater. Sie sagt, du bist der Vater, aber die Schwiegereltern sind ja irgendwie anders drauf, oder was? Nee, also die sagen auch, ich bin der Vater, aber ich wurde ein bisschen misstrauisch, weil ging damit an, ich durfte keinen Namen für das Kind aussuchen, wo ich noch mit ihr zusammen war. Von meiner Seite dürfen meine Paten sein, von ihrer Seite drei. Mhm. Hast du denn jetzt noch Kontakt zu der Frau? Nein, keine mehr. Also sie möchte den Kontakt nicht mehr. Und wann kommt das Kind auf die Welt? In circa 3 Wochen. Mhm. Das heißt also, du wirst wahrscheinlich dein Kind, was dein Kind ist, jetzt erstmal nicht sehen. Genau. Mhm. Ich meine, da geht auch gar nicht, also ich möchte, dass also die Frau gar nicht mehr zurückkam. Ne? Weil ich habe irgendwie mal mich mit ihrem jetzigen Freund auseinandergesetzt und unterhalten. Okay, lass uns das gar nicht so vertiefen, aber da ist eine kaputte Liebe. Eine kaputte Liebe kann einen schon sehr traurig machen. Wenn es dann noch Komplikationen gibt mit einer Schwangerschaft, die dazugekommen ist, kann ich das schon nachvollziehen, dass du da ziemlich fertig bist. Aber du sagst so einen massiven Satz, ich sehne mich nach dem Tod. Hast du denn schon Dinge unternommen, um dir das Leben zu nehmen, wenn man das so formuliert? Nee, also unternommen habe ich noch nichts. Also der Einzige ist, also ich bewundere erstmal die Leute, tut mir leid, aber ich bewundere die Leute, die jetzt schon versucht haben oder das getan haben. Mhm. Weil irgendwie, weiß nicht, ich hoffe, dass das irgendwie durch einen Zufall passiert. Zum Beispiel, ich fahre auf Bundesstraße bei uns, wo 70 erlaubt ist, fahre ich 160, 180 in der Hoffnung, dass ich den Wagen nicht mehr unter Kontrolle kriege. Du hast ja wohl ein Rad ab, Markus. Entschuldige, wenn ich das so krass sage. Aber ich meine, also, die Straßen sind leer, wenn am Fall. Nein. Ja, ich wollte sagen, es geht jetzt nicht ausschließlich nicht nur um dein Leben. Du kannst ja dadurch nun wirklich auch andere Menschen gefährden. Nein, da passe ich auf, dass da keiner. Also, wenn, dann fahre ich nachts, da fährt sowieso dann keiner. Mhm. Also, ich fahre ziemlich rasant. Ich verstehe das immer noch nicht richtig. Da sind große Schulden. Okay. Das ist eine schlimme Sache. Das haben aber andere Menschen auch und da kann man auch irgendwie das kann man irgendwie schaffen. Und da gibt es eine zerbrochene Liebe. Ist auch schlimm. Ist auch traurig. Haben wir aber alle schon erlebt. Was ist denn da noch, dass du so unzufrieden bist? Ich war jetzt so arbeitslos gewesen und dann kam nachher raus hier mit privater Arbeitsvermittlung, mit Provision. Da habe ich mir gedacht, das ist meine Chance. Ich mache mich selbstständig. Ich habe mich beim Arbeitsamt erkundigt, die haben gesagt, ich bekomme Startkapital, ich bekomme 6 Monate Überbrückungsgeld. Mhm. Da hätte ich mit beiden Beinen im Leben gestanden. Mhm. Jetzt habe ich ein Büro angemietet mit einem Bekannten. Mhm. Wir haben Hälfte gemacht von dem Geld, was ich gekriegt habe. Mhm. Aber das Startkapital, das haben wir nie gesehen. Dann hieß es vom Arbeitsamt, es gibt seit über einem Jahr kein Startkapital mehr. Mhm. Da sind dann schon wieder die nächsten Schulden gekommen. Also es geht immer weiter so. Mhm. Dann haben die mir jetzt. Aber weißt du, wie, ich will dir mal was sagen. Ich habe auch so ein bisschen Eindruck bei dir, dass du so ein bisschen ein Schwanzeinzieher bist. Du hast einige Sachen vielleicht auch selbst verbockt, in die du jetzt reingeraten bist. Und jetzt suchst du die einfachste, in dicken Anführungszeichen, die einfachste Lösung darin, oder siehst die einfachste Lösung darin, dass du dir das Leben nehmen willst. Anstatt, du bist ein 29-jähriger junger Mann, ich gehe mal davon aus, dass du ein gesunder junger Mann bist, anstatt dich auf deinen Hintern zu setzen, zur Schuldnerberatung zu gehen, dir richtig Gedanken zu machen, was man verändern könnte und dich selbst am eigenen Shop wieder rauszuziehen aus der Situation. Du sitzt da und jammerst. Mit der Schuldnerberatung habe ich hinter mir. Und? Die haben gesagt, die schicken mir einen Termin zu. Mhm. Der kam ungelogen, der kam 1,5 Jahre später. Ja, da kann man aber auch vielleicht nochmal nachhaken, wenn nach 3 Wochen nichts kommt. Da sitzt man nicht zu Hause und fängt an, auch Trübsal zu blasen und ruft nochmal an und sagt, Leute, es ist dringend, ich brauche euch. Gebt mir bitte einen Termin. Da muss da dann mal ein bisschen Dampf machen. Und das habe ich alles hinter mir. Ach, das glaube ich dir nicht, Markus. Nein, das würde ja bedeuten, wie du das jetzt alles darstellst, das bedeutet ja eigentlich, okay, dann muss man sich eben umbringen. Und das sehe ich eben nicht so. Das glaube ich nicht. Ich frage dich jetzt mal, bist du gesund? Ich bin kerngesund. Du bist kerngesund. Ein ganz hohes Gut. Was meinst du, wie viele Menschen uns jetzt zuhören und zuhören, die alles dafür geben würden, fast alles, um kerngesund zu sein. Und die trotz schwerster Krankheit ihr Leben meistern, auch glücklich sind mit ihrem Leben. Ich will deine Probleme nicht kleinreden. Ich glaube, dass das wirklich schwer ist. Und dass du auch das Gefühl hast, dir steht's Wasser bis hier und bist in der Sackgasse. Aber ich will einfach nicht einsehen, dass die einzige Möglichkeit jetzt ist, sich das Leben zu nehmen. Da muss es einfach andere Möglichkeiten geben. Was hast du, musst doch auch noch Träume in deinem Kopf haben und Sehnsüchte. Hast du die nicht? Ich sag mal, Träume habe ich schon lange nicht mehr. Die habe ich schon, also das ist auch... Aber das ist auch wieder so ein Satz. Träume habe ich schon lange nicht mehr. Du hast dich noch voriges Jahr im August verliebt. Wenn man sich verliebt, hat man Träume und sieht man das Leben positiv. Wieso stellst du das denn jetzt so negativ dar? Träume habe ich schon lange nicht mehr. Ich meine, dadurch kam ja wieder der Aufschwung. Ja, siehst du. Durch die Freunde, durch das Kind, dann eben halt, weil ich mich selbstständig machen wollte. Mhm. Aber das ist ja alles wieder zerstört worden. Mhm. Weil irgendwie alles, was ich anfasse, mache ich kaputt. Ich gebe anderen die Schuld. Bitte? Schuld? Und du gibst? Ich gebe wirklich keinen anderen die Schuld. Mhm. Also die Schuld ist immer wieder bei mir. Das ist auch okay. Aber ich glaube ja auch, dass du fähig bist, dich aus diesem Schlamassel selbst herauszuholen wieder. Wenn du das nur willst und wenn du dich nicht hängen lässt und nicht zu sehr in diese depressive Ecke gerätst. Was sagt denn, hast du da schon mal mit irgendjemandem drüber geredet, über deine Todessehnsüchte? Oder bin ich jetzt der erste Mensch, mit dem du drüber sprichst? Ich sag mal, ich habe heute bei meiner Schwester erwähnt. Mhm. Was sagt die? Ja, die weiß ich nicht. Die haben einfach nur gesagt, ach, du spinnst auf mit die Scheiße und so. Die will mir auch helfen. Mhm. Aber die haben wirklich genug selber zu tun und weiß nicht, die haben Familie alle. Leben deine Eltern noch? Nee, die sind schon länger tot, da war ich noch ziemlich klein. Mhm. Also ist die Schwester so die nächste Verwandte, die du hast? Ja, und meine Schwester hat auch gesagt, ich werde wohl einen Knacks weg haben, weil ich ein Mutterkind war und meine Mutter damals ziemlich jung gestorben ist. So, Markus, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin auch nochmal redest jetzt. Und ich möchte dir von meiner Seite nochmal sagen, wirf das, was du hast, nämlich dich selbst und deinen gesunden Körper und vielleicht auch die Träume, die du mit Sicherheit auch noch hast, da bin ich fest von überzeugt, wirf das nicht einfach so weg, Mensch. Ich sag mal, einen einzigen Traum habe ich noch. Ja? Das ist auch der einzigste Grund, weswegen ich am Zweifeln bin, ob ich das machen soll. Das ist eben halt mein Sohn, ne? Ach, du hast selbst ein Kind? Nein, der jetzt kommt in 3 Wochen. Ach so, dieses Kind, was da kommt. Mhm. Wenn er wirklich meins ist. Ne? Ja, gute Überlegung, finde ich auch. Finde ich auch. Auch nicht so schön, wenn der hört, dass der Vater sich dann irgendwann damals mal vom Acker gemacht hat. Noch ist das gespannt zwischen dir und deiner Ex und der Familie. Aber vielleicht renkt sich das ja auch wieder ein. Und du hast die Chance, auch das Kind mit zu begleiten und auch mit großzuziehen. Das Kind wird dich besuchen. Und es ist dein Sohn und du trägst ja auch eine Verantwortung für das Kind. Das ist richtig. Das ist wirklich ein wichtiger Gedanke, den ich auch unterstütze, dass du dich daran festhältst. Dann, ja, wenn du es nicht für dich tust, tust du es für ihn. Aber ich sag mal, ich hätte auch Angst davor, dass ich das Kind nie zu Gesicht bekommen könnte. Ja, langsam. Das kann man ja alles erstmal abwarten. Du bist ja jetzt schon wieder du siehst ja alles schon wieder schwarz. Im Moment ist das problematisch, aber vielleicht renkt sich das ja auch wieder ein mit den Schwiegereltern und mit der Ex. Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich jetzt an. Mhm. Und ich finde diesen Satz ganz wichtig, den du gesagt hast. Ich mache das auch für mein Kind, für meinen Sohn. Okay? Okay. Lieber Markus, alles Gute. Leg bitte auf, wir rufen gleich zurück. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit der nächste Anruferin namens Mandy. Und Mandy ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Mandy. Auch zu dem ernsten und traurigen Thema hast du bei mir angerufen. Ja, nur ich musste im Vorhinein noch mal zu dem Marco was sagen. Und zwar, es tut verdammt weh, wenn ich sowas höre. Er beneidet die Leute, die es geschafft haben. Denn ich habe einen gefunden. Und das war auch ein entfernter Bekannter. Den ich erst... Den hast du gefunden, der sich das Leben genommen hat? Ja, also mit noch 2, ja, waren zu dritt. Wo habt ihr den gefunden? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar war das so eine Art Kur und wir waren halt so eine Dreierklicke. Wir waren alle so wir drei waren so im gleichen Alter. Und wollten eigentlich einen Samstag was trinken gehen, noch mit ein paar anderen. Mhm. Und wir wollten eigentlich den Mann mitnehmen, der sich dann umgebracht hat. Mhm. Ja, den ihr da auch in der Kur oder da, wo ihr wart, kennengelernt hattet vorher? Genau, der kam wenige Wochen später. Also ich war dann schon länger da und er kam dann halt dazu und wir waren halt wie so eine große Familie hier da und wir haben dann auch gleich aufgenommen, nur er war so auch teilweise zurückhaltend und von daher war eigentlich nichts dabei gedacht, dass er Samstag halt nicht da war abends. Dachten wir, na, vielleicht geht er ja spazieren oder so. Naja, Sonntag früh hab ich mich dann halt so fertig gemacht und hab dann so mitgekriegt, dass vorne die die Kripo steht, vor der Eingangstür, vor der Kuh. Und ich weiß nicht, dazu muss ich dazu sagen, dass ich vorher schon etliche Jahre im Rettungsschwimmerdienst, im Sanitätsdienst bin. Von daher kennt man so seine Pappenheimer. Und also nun gerade stand die Kripo vor der Tür, es war Sonntagmorgen und du hast dich fertig gemacht. Ja, was ist dann weiter passiert? Ja, und ich habe dann halt mitgekriegt, dass die jemanden suchen. Wussten aber nicht, dass es er war. Und dann haben wir das irgendwie rausgekriegt, nachdem wir mal einen Kripo-Beamten gefragt haben. Ja. Der hat nämlich schon auf die Rettungshunde gewartet. Ja. Oder Suchhunde. Und durften ja die Personen nicht sagen den Namen, sondern haben einfach nur so Beschreibungen abgeliefert. Das war uns klar, dass er das war. Weil, und dann habt ihr euch auch auf die Suche gemacht, ihn auch zu suchen. Das war ganz komisch, weil wir waren zu dritt, wie gesagt. Das war einmal noch ein Mann und noch eine Frau. Und auf einmal sagte der Mann, ja, der ist dort und dort. Also ich will es jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob das jemand jetzt... Er ist halt, wenn man sich umbringt, dann kann man es nur dort oben machen. Und der Mann kannte das halt, weil es ziemlich ruhig da oben ist. Man hat einen wunderschönen Ausblick. Und da seid ihr da hingegangen? Und da sind wir hingegangen. Ohne die Polizei zu benachrichtigen, erstmal. Ohne, weil ich wollte schon die ganze Zeit schon mal da hoch. Ja, was war denn das für ein Ort? War das eine Lichtung oder? Nee, das war eine Burgruine. Eine Burgruine, Und das war eigentlich nur eine Mauer gewesen, so. Man sieht es halt von Weitem auch. Und da seid ihr da hingegangen. Was habt ihr denn vorgefunden? Ja, wir haben erst so ein ein Holzpfeil gefunden. Ein was? Ein Holzpfeil? Ja, so aus Ästen gelegt. Und haben da noch rumgeflaxt. Einer schrie dann Indiz und... Also eine Markierung, der sollte in eine gewisse Richtung zeigen, dieser Pfeil. Der hat genau da hochgezeigt. Ja. Und wir sind dann hochgegangen und haben natürlich nicht im Traum dran gedacht, dass wir ihn wirklich da oben finden. Ne? Jedenfalls sind wir dann da hochgekommen und wir sahen dann auf einmal dann sein Hemd, sein Oberhemd, so fein säuberlich hingelegt, auf so einer kleinen Anhöhe, das war so ein kleines Lagerfeuerplatz. Auf dem Kragen war sein Käppi. Dann kam ein Abschiedsbrief mit einem Holzkreuz oben drauf, auch aus Ästen gelegt. Der Brief war mit Bleistift geschrieben. Und links und rechts oben an den Ecken von dem Blatt waren halt zwei Steine hingelegt, damit das Blatt nicht wegfliegt. Und dem auf den einen Stein stand halt mit Bleistift oben geschrieben, es muss sein drauf. So, dann seid ihr weitergegangen. Habt ihr denn ihn irgendwann gesehen, oder was? Ja, dann kam er halt aus das Unterhemd, was blutverschmiert war. Und dann, während ich mit der Frau dann noch geguckt haben und versucht haben, den Brief zu entziffern, ist der Mann halt weitergegangen und sagt auf einmal, da liegt er. Und ich wollte schon anfangen auszulachen, weil ich kam vor wie im Film. Also ich dachte, hier ist irgendwie vor sich Kamera oder sowas. Dann bin ich hingegangen mit einem grinsenden Gesicht und sah ihn dort liegen. Wie hatte er sich denn das Leben genommen? Er hat sich die Kehle durchgeschnitten. Er hat sich die Kehle durchgeschnitten? Ja. Selbst? Ja. Und dann... Und ist dann verblutet, oder was? Er ist regelrecht ausgeblutet. Und dann als ihr da hinkamt, war er verstorben schon? Da war er mosetot, ja, das kann man so sagen. Und da hat er... hat das aber alles sehr, ich würde fast sagen, theatralisch zelebriert, ne? Mit diesen Pfeilen und dem Brief und den Steinen und so weiter. Und was stand denn in dem Abschiedsbrief drin? Dass Gott ihm verzeihen soll. Und hat er einen Grund genannt, warum er es gemacht hat? Nein. Wieso hast du gerade ganz am Anfang der Erzählung gesagt, dass du Rettungsschwimmerin bist? Was hat das damit zu tun? Weil ich in dem Moment, wie gesagt, das war mein erster Toter, aber ich habe so eine gewisse Routine drin gehabt. Von Situationen her, einfach Verletzter, und dann schaltet man einfach in dem Moment um. Du hast keine Gefühle zu nichts. Und das habe ich in dem Moment auch getan, während die anderen beiden im Schock verfallen sind. Da stand ich jetzt da. Ich hatte den Toten und ich hatte jetzt zwei Patienten und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Weil... Ich hoffe, dass ihr dann relativ schnell die Polizei benachrichtigt habt. Ja, also ich habe eins gemacht. Ich habe den Mann, der mir noch am stabilsten erschien, runtergeschickt. Er soll die Kripo holen, die unten da sowieso noch stand. Weil ja, ich habe dem, es fiel mir erst danach, ich habe dem Moment so gehandelt, ich sage, er hat jetzt erstmal eine Aufgabe, er hat ein Ziel und jetzt schickst du ihn erstmal weg. Okay, es ist aber ganz, ganz sicher, dass es keine Hinterlassenschaft gab, die irgendwas erklärt hat, warum er das getan hat. Also, so viel ich weiß, war er depressiv. Also sehr depressiv. Und, wie viele Wochen kanntet ihr oder kanntest du dann schon diesen Mann, als du ihn dann da gesehen hast? Nach so anderthalb Wochen ungefähr. Mhm. Da konnte sich ja noch nicht so eine Beziehung aufbauen oder eine Freundschaft. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr krasser Eindruck ist. Und vor allen Dingen, wenn jemand sich selbst die Kehle durchschneidet und dann verblutet da liegt, ist das ja ein Anblick, den du in deinem Leben nicht vergessen wirst wahrscheinlich. Den werde ich nicht vergessen. Mhm. Also absolut nicht. Und das war auch... Das muss doch dann auch eine riesige Blutlache gewesen sein, ne? Oder? Nee, war Gott sei Dank nicht, weil er hatte es... Ich vermute mal, er hatte das die Nacht vor dem Regen getan. Das musste zwischen 12 und 1 gewesen sein. Und danach hat es angefangen zu regnen. Ach so. Und da hat alles weggewischt. Mhm. Aber man konnte halt wirklich die ganzen inneren Organe am Hals sehen, ne? Und alle Knochen auch. Die inneren Organe am Hals? Ja, also die Speiseröhre, Luftröhre, Kiefer, Kehlkopf. Das war, also anatomisch war das, muss ich mal so krass sagen, war das sehr interessant. Naja, das ist aber jetzt ein Satz, du, den wollen wir mal zur Seite stellen. Wenn man sowas sieht, dann glaube ich, sieht man das nicht unter anatomischen Gesichtspunkten, sondern ist erstmal entsetzt. Ne? Ja. Und genauso wie du es vorhin gesagt hast, dass dich das wütend macht, dass Markus gesagt hat, ich bewundere alle, die das schon getan haben. Ja, weil es ist für mich feige. Für mich tierisch feige, weil er hat einen Sohn hinterlassen und eine Frau. Mhm. Und für mich ist das sowas von feige. Also ich könnte dafür, dass er sie umgebracht hat, könnte ich nochmal umbringen. Mhm. Also da muss man auch hinzusagen, dass es sicherlich auch Situationen gibt, wenn Menschen das tun, die man respektieren sollte. Ich glaube, dass man alle und jeden über einen Kamm scheren darf. Es gibt sicher Notsituationen oder wenn jemand sehr krank ist und sich das überlegt, wo man zumindest respektvoll gegenüberstehen sollte. Aber das ist eine sehr schwierige Frage und die muss man jedes Mal neu diskutieren und dann auch bewerten. Ja. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute im Handy. Danke, euch auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:37 und 9 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 37 und 39 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht ein Thema, das Thema heißt Selbsttötung. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die direkt oder indirekt mit diesem Thema schon zu tun hatten oder damit konfrontiert worden sind. Wenn ihr mich gerne anrufen wollt, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111, das ist eine kostenfreie Nummer. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Es geht weiter mit Martina und Martina ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Martina. Hallo, ja. Inwiefern bist du mit dem Thema konfrontiert? Ich habe es selbst schon probiert und bin da halt heute noch nicht ganz drüber. Also ich würde es jederzeit halt wieder tun, wenn ich ehrlich bin. Du würdest es wieder tun? Ja, und ich, ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn Leute es geschafft haben, wenn die dafür für sich selber es so besser gefunden haben. Wenn man das so sagt, dann muss man ja, finde ich, einen ganz großen Leidensdruck haben. Ja, ich bin halt schwer depressiv. Mhm. Und also ich war 18. Kurz nach meinem 18. Geburtstag habe ich es halt probiert gehabt. Ja, was hast du gemacht? In Form von Tabletten. Welche Tabletten hast du genommen? Schlaftabletten, wirklich alles Mögliche, weil meine Mama, die nimmt halt Schlaftabletten. Mhm. Wie viel? Wie viele das waren? Das waren bestimmt 2 Packungen oder so. Wie viel waren in der Packung drin? Da sind immer 10 Stück, glaube ich, drin. Mhm. Ja, aber da kommen ja nicht nur die Tabletten hinzu, sondern mein Stiefvater, der hat halt so Gichtanfälle und so und hat dann halt hammermäßige Tabletten im Schrank. Mhm. Und ich wusste halt, ich wollte es wirklich definitiv tun. Mhm. Deswegen habe ich es halt nicht tagsüber oder sonst irgendwie getan. Hab dann gewartet, bis alle schlafen gegangen sind. Und dann bin ich halt ins Wohnzimmer, hab die ganzen Tabletten genommen und wirklich aussortiert, welche was bringen würden und welche nicht. Und hab dann zuerst die Schlaftabletten genommen. Ich wollte gerade sagen, weiß man das, welche was bringen, in diesem Sinne was bringen oder nicht? Deswegen habe ich ja die Packungsbeilagen genau gelesen, nicht, dass da irgendwelche Apfeltabletten oder so dabei sind. Ja, und dann war das halt, da habe ich halt erst die Schlaftabletten genommen, habe dann in der Zeit, wie die dann angefangen haben zu wirken, die Briefchen, Abschiedsbriefchen geschrieben. Also du hast Schlaftabletten genommen, aber auch andere Hammertabletten. Aber richtig. Wie gesagt, dass die auch vielleicht die Wirkung verstärken oder zumindest sehr giftig wirken, wenn man sie in hohen Dosen zu sich nimmt. Ganz genau. Ja. Als du die Tabletten genommen hattest, hast du angefangen zu schreiben erst oder vorher schon? Ja, ich habe die Tabletten genommen und habe dann die Briefe geschrieben. Was hast du geschrieben in die Briefe? Ja, dass es mir im Prinzip leid tut. Also ich habe mehr oder weniger an meine Eltern habe ich nur einen Abschiedsbrief geschrieben, dass sie sich halt, dass ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen muss und bla bla bla. Aber der Hauptbrief, der ging halt an meinen Ex-Freund, der ging halt auch über 6 Seiten. Ja. Mit welcher Kernaussage? Dass ich halt es so nicht schaffen würde, wie es zurzeit mit uns läuft, dass ich halt nicht den Mut dazu aufbringen könnte. War das da auch schon dein Ex-Freund? Nein, wir waren da noch zusammen. Aber es gab nur Probleme in der Beziehung. Ganz genau, nur ich habe es halt nicht geschafft zu sagen, so geh bitte oder hör auf, mir weh zu tun. Das habe ich halt nicht geschafft und ich wollte es nicht miterleben, wenn er diesen Schritt zu mir machen würde. Ich wollte es einfach nicht. Und aus diesem Grund habe ich es dann halt getan. Wo hast du dich dann in dein Zimmer zurückgezogen? Ja, ich habe mich einfach in mein Zimmer... Und hast die Briefe neben dein Bett gelegt, oder wie? Nein, ich habe sie auf meinem Tisch geschrieben. Auf meiner Couch habe ich gesessen, hab die Briefe geschrieben und als die Schlaftabletten halt angefangen haben zu wirken, also ich müde und schläfrig wurde, habe ich dann halt 5-6 Hände voll Tabletten geschluckt. Zusätzlich nochmal drauf? Ja, klar. Und dann habe ich mich einfach ganz ruhig hingelegt zum Schlafen. Und wollte dann halt definitiv nicht mehr aufwachen. Das war um wie viel Uhr? Das war nachts irgendwie zwischen 1 und 2, sag ich. Die anderen schliefen schon? Ja, klar. Ja. Weil ich wusste, dass mein Bruder anderen Tag Schule hatte und meine Mama Frühschicht. Das heißt, dass sie mich also vor morgen, also anderen Tag, so mittags nicht finden würden. Aber dass ich dann wirklich, dass keiner kommt und sagt, so Sarah, du musst jetzt gerettet werden oder so. So, aber es scheint dann doch alles, ich sage mal Gott sei Dank, anders gelaufen zu sein. Man hat dich früher gefunden. Ich sage es mal so, ich habe mich selbst gefunden. Inwiefern? Ich bin morgens doch wach geworden und dachte irgendwie, das wäre ein dusseliger Traum. Mir ging es richtig dreckig und ich guckte mich so an und ich denke, das gibt's nicht. So, irgendwas stimmt nicht. Und dann guckte ich so in die Augen von meinen beiden Lieblingen, von meinem Hund und meiner Katze und ich denke, irgendwas war und gucke auf den Tisch und sehe die ganzen Packungen und irgendwie war mir dann klar, so ja, du musst auf jeden Fall für deine beiden Lieblinge da sein, so weil wer kümmert sich sonst drum und. Hast du selbst dann deinen Krankenwagen angerufen? Nein, ich habe meine Schwester angerufen und irgendwie zum Telefon geschleppt, habe ihr dann irgendwie die Sachlage erklärt, dass ich halt Mist gebaut habe und Tabletten genommen habe. Und da bin ich auch schon weg gewesen. Und das nächste, woran ich mich erinnere, war dann, dass ich halt im Krankenhaus war. Ja. Mir irgendjemand immer wieder ins Gesicht geschlagen hat. Ja. Und mich immer wieder versucht hat zu fragen, wie viele Tabletten oder was für Tabletten ich genommen hätte. Ja, und dann hatten die halt meine Mutter erreicht und die hatten dann aus mir herausgekriegt, dass die Packungen noch bei mir zu Hause auf dem Tisch liegen. Ja. Du lagst dann wahrscheinlich ein paar Tage im Krankenhaus. Ich lag auf Intensivstation, weil die schon teilweise keine Herztöne mehr von mir hatten. Ah ja. Und, was für ein wahnsinniges Glück, dass du selbst wach geworden bist und quasi dich selbst... Die haben gesagt, ich müsste hunderte von Schutzengeln gehabt haben und das ist ein Wunder, dass ich keine tragenden Schäden behalten habe, schon alleine von den Tabletten, die ich genommen habe. Also zweimal ein Wunder. Einmal ein Wunder, dass du wach geworden bist und noch fähig warst, deine Schwester anzurufen. Und das zweite Wunder ist, dass du, wie du selbst sagst, keine Schäden davon getragen hast. Ja, aber für mich ist es, wenn ich ganz ehrlich bin, kein Wunder, sondern... ich finde es einfach, ich selber sage dann immer noch heute, wenn ich so darüber nachdenke, dann, es gibt Momente, dann sage ich mir, boah, wie blöd bist du, warum hast du damals angerufen, wann hast du dich nicht nochmal umgedreht und hast einfach weitergeschlafen, weil mir konnte keiner mehr den Magen auspumpen, da ist schon so dieser immense Zeitraum. Jetzt möchte ich das von dir auch, du hast zwar gesagt, ich bin depressiv, nur ist das auch ein sehr weiter Begriff und es ist auch eine Definition für eine Krankheit, ich weiß nicht, ob die bei dir überhaupt zutreffend ist. ich möchte das einfach verstehen. Du bist ein junges Mädchen von 19 Jahren. Du hast irrsinniges Glück gehabt. Du könntest jetzt auch vielleicht schwerst behindert im Rollstuhl sitzen oder vielleicht ein Pflegefall für dein Leben sein. Ja, das wurde mir auch gesagt. Hätte sein können alles, ne? Jetzt sagst du mir, ich, Sarah, 19 Jahre alt, bin dem Tod von der Schippe damals gesprungen. Eigentlich will ich leben. Warum nicht? Also, ja, das ist alles viel zu immens irgendwie. Das habe ich halt bis heute nicht alles verarbeitet, halt mit meinem Ex-Freund. Und aber entschuldige mal, ich sag mal jetzt ganz, ganz salopp, nur wegen einer Liebeskummergeschichte. Es ist jetzt schon fast ein Jahr her. Umso schlimmer. Und, aber ich hab's wirklich bis heute nicht. Ich war in, ich hab Therapien hinter mir, aber das sind alles nur so Sachen gewesen, da wurde es mal so eben abgefertigt. So, ja, da kommt jetzt die nächste Kundin, da lasse ich jetzt mal eine halbe Stunde hier sitzen, dann erzählt sie mir was. Die Krankenkasse bezahlt ja schon, so nach dem Motto. Mhm. Also irgendwie wohl dabei gefühlt habe ich mich bei keinem meiner versuchten Therapien, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jedes Mal kam ich rein, ja, dann erzähl mal, ja, bla bla, okay, dann sehen wir uns nächste Woche, tschüss. Mhm. Gut, das wollen wir jetzt gerade eben nicht meinen. Ich will ja richtig fundiert von dir was erfahren. Du hast immer noch nicht diese Liebesgeschichte, diesen Liebeskummer verwunden, ne? Sagst du. Ist so, ne? Ja. Sagst du. Gibt es denn noch was anderes, was dir das Leben so schwer macht? Ich habe seitdem ich war früher der Mensch, der immer sehr gerne rausgegangen ist und ich war eigentlich immer unterwegs, aber seitdem, ich bin der absolute Stubenhocker geworden. Aber ist auch ein wichtiger Hinweis. Total. Ist auch ein wichtiger Hinweis, dass du nicht immer schon irgendjemand warst, der so im Schatten gelebt hat oder irgendwie so finster war, sondern du warst früher eine sehr fröhliche junge Frau. Ja, ich bin auf Leute zugegangen, hey, hier bin ich und so. Lass uns. Und jetzt kam dieser Hammer mit dieser Liebesgeschichte, ja, die einen umhaut. Was alle, ich würde mal sagen, 95% aller Menschen, die uns jetzt zuhören, Martina, können das nachvollziehen. Wir alle sind schon durch die Höllen gegangen wegen Liebesunglücken, weil die Liebe nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt. Es ist mein absoluter Traum, Mann. Selbst heute noch, so vom rein optischen her, vom charakterlichen her. Und ich habe ihm damals gesagt, bitte, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Ich bin danach aus dem Krankenhaus raus, danach hatten wir Schluss. Und dann kam er zu mir und ich liebe dich noch und bitte lass es uns nochmal versuchen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich will dir Glauben schenken. Ja, und dann wurde das alles nur noch viel, viel schlimmer. Und dann habe ich halt gesagt, irgendwann, ich konnte wirklich nicht mehr dumm werden. Ich konnte nicht mehr essen, ich habe nichts mehr auf Reihe, schulisch gar nicht. Dann hast du Schluss gemacht. Ich habe Schluss gemacht, was ich mir bis heute noch vorhalte, dass ich ihn halt hab gehen lassen. Das ist wirklich noch der Punkt, wo ich mir sage, warum hast du ihn gehen lassen? Warum hast du sein Spiel nicht einfach mitgemacht? Ja, aber vielleicht war es auch richtig, dass du es getan hast. Und du hast es getan und die Sache ist entschieden. Und ist er schon in anderen Händen wieder? Er ist jetzt wieder in neuen Händen, seit 6 Monaten. Dann, man muss halt auch mal, das ist so eine Allerweltsweisheit, aber irgendwie so ist es. Man muss sich auch mal mit Tatsachen arrangieren und nicht immer Dinge nachweilen und nachtrauen, die nun mal vorbei sind und die vielleicht wirklich sehr schmerzhaft waren. Im Übrigen, wenn man so etwas tut, aus Liebeskummer heraus, belastet man den anderen ja auch ungeheuer damit. Wenn man sich das Leben nimmt und dann noch unter Umständen einen Abschiedsbrief an den anderen schreibt, macht man den ja für sehr lange Zeit auch unglücklich, weil die Person sich ja auch Vorwürfe macht. Das finde ich immer so gemein an. Nee, das Einzige, was ich dann von ihm noch vom Kopf geschmissen bekommen habe, ist, warum habe ich dann nicht noch mehr Tabletten genommen oder warum bin ich nicht vom Hochhaus gesprungen, dann wäre es was geworden. Ja, also, Martina, das sind jetzt halt Streitereien, was man auch nicht mehr so ernst nehmen darf. Lass mich bitte noch fragen, was du jetzt machst im Moment. 19 Jahre alt, gehst du noch zur Schule oder hast du einen Beruf? Ja, ich gehe noch zur Schule, aber ich bin jetzt halt auch von zu Hause. Danach bin ich dann halt auch von zu Hause raus. Weil ich habe halt den ganzen Druck nicht mehr ausgehalten, weil der war mein erster Freund, wir waren über 3 Jahre zusammen und alles hat mich irgendwie an ihn erinnert. Und dann habe ich mir gesagt, so nee, jetzt machst du alles komplett neu. Ja, aber irgendwie, es bringt nichts, egal wo ich hinsehe, egal was ich anfasse. Und weißt du, was das ganz Kuriose daran ist, wenn ich ganz intensiv an ihn denke, aber wirklich oder halt über ihn spreche oder so, kurz danach bekomme ich eine SMS von ihm oder er ruft mich an, wie es mir geht oder sonst irgendwas. Martina, du musst loslassen. Das sind halt immer so Dinge, die mich immer wieder reinbringen. Ja, aber du steigerst dich ja wirklich manisch, wahnsinnig da rein. Und es ist wirklich, das haben wir ja in dem Gespräch jetzt rausgekriegt, es ist wirklich nur diese Geschichte, und ich sage jetzt auch wirklich nur ohne Anführungszeichen, diese Liebesgeschichte. Ja. Und ich finde es wahnsinnig, ich finde es auch bekloppt, ehrlich. Ich weiß, das Leben zu nehmen. Du bist 19 Jahre alt, das ist jetzt ein Spruch, den willst du nicht hören, ich weiß, aber ich sage es dir trotzdem. Ich garantiere dir, dass du in absehbarer Zeit einen anderen super Traummann treffen wirst. Und irgendwann wirst du sagen, mein Gott, war ich wahnsinnig. Du wirst es mir nicht glauben, ich habe eine neue Beziehung. Du hast jetzt eine neue Beziehung? Ich habe jetzt eine neue Beziehung, aber trotzdem, ich packe es einfach nicht. So, dann wirst du nämlich jetzt auch mit meiner Psychologin nochmal reden. Und das ist eine Frau, wo du nicht sagen wirst, da wird nur gelabert und ein paar Worte geredet und so. Ich glaube, dass das ein guter Abschluss jetzt ist für unser Gespräch auch. Ja, weil ich bin ganz ehrlich, der, mit dem ich jetzt zusammen bin, der macht mich super glücklich und alles. Also ich fühle mich. Ja, da musst du dich auch darauf einlassen und musst von dem anderen wirklich loslassen und auch so Dinge im Leben sehen, die auch sehr schön sind. Und nicht immer nur nach hinten gucken und dich in deine Verzweiflung hineinsteigern. Ja, aber das ist es ja auch, verstehst du, wenn ich dann halt meinen Ex-Freund wieder begegne oder wir uns einfach nur so unterhalten, freundschaftlich. Nein, da unterhält man sich auch nicht freundschaftlich. Da macht man wirklich ganz, ganz Schluss, um sich selbst zu heilen, weil man so anfällig ist, wenn man sowas gemacht hat. Jetzt legst du auf und Heide ruft dich an, okay? Na gut. Okay, alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss, Martina. Ciao. Tanja, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Tanja. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wollte mich nicht umbringen, weil ich Liebeskummer habe, sondern aus Liebe zu meinem Mann. Der liegt im Koma seit langer Zeit, hat einen schweren Hirnschaden. Mhm. Und damals, als das passiert ist, habe ich überlegt, ob ich mich selber mit ihm zusammen umbringe, damit er erlöst wird. Warum, das verstehe ich nicht. Warum wird er erlöst, wenn du dich auch... Nur indem ich ihn zum Beispiel in ein Auto setze und gegen eine Mauer fahre. Ach, mit ihm zusammen? Ja. Mhm. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, du sagst, er liegt im Koma, dass er irgendwo an 1000 Schläuchen in einer Intensivstation liegt. Nein, er hat einen Herzinfarkt gehabt auf der Autobahnraststätte und die Rettungswagen kamen nicht rechtzeitig. Mhm. Und jetzt hat er einen Hirnschaden. Und die Ärzte nennen es Wachkoma, also es ist ein irreparabler Hirnschaden. Das heißt, er ist nicht im Krankenhaus im Moment, er ist bei dir? Nein, er ist im Pflegeheim. Er ist im Pflegeheim. Mhm. Wie lange schon? Seit einem Dreivierteljahr. Und das Ganze ist zurückzuführen darauf, dass man ihm nicht rechtzeitig geholfen hat? Ja, genau. Und das ist irreparabel? Mhm. Wie alt ist er? 54. Ist ja kein Alter. Nee. Das heißt, das Urteil ist definitiv, er wird nie wieder gesund werden? Nein. Er kann sich nie rühren, er kann nicht mal den Mund aufmachen, er kann den Kopf nicht bewegen, die Hände nicht. Ich weiß nur, dass er merkt, wenn ich da bin oder jemand anders, weil er dann anders atmet, schneller hat, mit Schweißausbrüche hat und er kann auch weinen. Muss er denn liegen, ganz still liegen? Ja, er kann sich ja nicht bewegen, er liegt mit spastischen Lähmungserscheinungen, so total verkrampft. Und dann kannst du auch nicht mit ihm im Auto irgendwo vorfahren? Damals habe ich das gedacht. Nachdem ich erfahren hatte, dass er einen Hirnschaden hat, das war ja ein künstlicher Koma. Mhm. Und da hat man immer noch gesagt, es wird wieder. Besuchst du ihn oft? Ja, dreimal die Woche. Eine Stunde von uns weg mit dem Auto. Mhm. Hast du das Gefühl, dass er dich erkennt? Ja. Ja. Ja. Was ja sehr wichtig ist, ne? Wenn ich bin nicht da, bin ich sehr ruhiger und hat nicht so viel Angst. Dann zuckt er so bei jeder Gelegenheit so zusammen, aber das ist so das Einzige, was er an Mitteilungen machen kann. Ja. Also hast du ja sehr wahrscheinlich oder mit, nicht mal nur wahrscheinlich, sondern mit großer Sicherheit eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich ihm beizustehen. Ja. Aber er selber hat mit Behinderten gearbeitet und hat immer gesagt, wenn er mal so enden würde, wollte er sich vorher erschießen. Also wenn er das merkt, dass er so ist. Was ich nicht hundertprozentig weiß, weil wenn er das selber sich bewusst ist, wie er dahin vegetiert, dann würde er sich den Tod wünschen. Das ist natürlich eine wichtige Aussage, wenn er das früher immer so gesagt hat. Ja. Ja. Und man kann ja jetzt überhaupt gar nicht einschätzen, was er noch von seiner eigenen Situation mitbekommt und was er nicht mitbekommt. Das ist ja eben das Schlimme. Das heißt, du hast für dich so das Gefühl, dass du... quasi das Recht hättest, sein Leben auszulöschen und deins, weil er das auch so sehen würde. Das wäre ein Liebesdienst für ihn, aber ich hänge eben auch am Leben und ich möchte eigentlich nicht sterben. Ne? Mhm. Ich bin dann damals auch zum Psychiater gegangen, das wurde ich eigentlich ihm auch erzählt, dass mir der daraus geholfen hat, dass ich zwar immer noch grenzenloses Mitleid habe mit ihm und schlecht drüber hinwegkomme, aber diese Tötungsabsicht ist nicht mehr da von meiner Seite. Mhm. Aber es war mal da, es war ganz, ganz stark da. Ja. Was ich gut verstehen kann, Tanja, will ich dir sagen. Was du mir gerade erzählt hast, wenn ich mich hineinversetze in deine Situation, wenn ich einen Menschen so sehr lieben würde und ich weiß, dieser Mensch hat früher so gesprochen, kann ich das gut verstehen, was du gerade gesagt hast. Ich wollte auch damit nur sagen, die Leute, die meinen, sie müssten sich umbringen aus irgendeinem Grund, die sollten sich unbedingt Hilfe suchen bei einem Psychiater oder so. Mhm. Alleine kommt man da wirklich nicht raus. Also du warst jetzt bei einem Fachmann. Ja, bin ich noch. Bist es noch und sagst, dass du von diesen Tötungsüberlegungen Abstand genommen hast, weg bist. Ja. Dennoch ist die Lebenssituation und die Lebenslage für dich ja sehr schwierig. Ja, wenn ich ihm auf andere Art helfen könnte, würde ich das sofort tun. Das ist strafbar. Mhm. Da wären sie in Holland wäre man besser dran. Mhm. Ja, ja. Naja, das ist ja ein großes Thema immerzu in unserer Gesellschaft. Ja. Ich sehe die gesetzlichen Regelungen in Holland auch für viel besser als die wir in Deutschland haben. Ich könnte es zum Beispiel auch nicht ertragen, so wie der eine das jetzt per Gerichtsbeschluss da geschafft hat, ihn zu verhungern zu lassen. Mhm. Also ihn noch mehr leiden zu sehen, das könnte ich nicht aushalten. Mhm. Gab es damals eigentlich, nachdem er dann akut aus dem Krankenhaus rauskam, eine Überlegung, dass du ihn zu Hause pflegst? Wäre das auch eine Möglichkeit gewesen oder ging das gar nicht? Das geht nicht. Er muss rund um die Uhr betreut werden, er muss abgesaugt werden, er hat so einen Trachealkatheter. Man braucht also ständig jemanden, der bei ihm ist und das ist sehr extrem groß und schwer. Ich bin ziemlich klein, ich kann ihn auch nicht bewegen. Also wenn es bei uns den gesetzlichen Rahmen gäbe, würdest du zustimmen, dass man ihm beim Sterben hilft, sagen wir es so? Ja. Das kann ich auch gut verstehen. Das kann ich auch gut verstehen. Noch dazu ist es eine Stunde Autofahrt zu ihm hin, weil hier in der Nähe nichts ist, wo er leben kann. Ich fahre also jetzt dreimal die Woche im Auto zu ihm. Und ihn dann da liegen zu sehen, das ist sehr schwer. Ja. Wie lange bist du dann immer bei ihm? Also 3-4 Stunden. Ich hatte das gerade nicht richtig verstanden. Liegt er allein in einem Zimmer oder mit mehreren? Nee, er ist allein in einem Zimmer. Redest du in diesen Stunden viel mit ihm? Ja, ich rede mit ihm, ich singe ihm was vor, ich spiele seine Lieblingsmusik und hauptsächlich Körperkontakt, ihn streicheln. Mhm. Du singst dann auch für ihn? Ja. Was singst du? Also seine Lieder, die er gerne hört, er hat früher mal so Volksmusik und sowas. Hat er ein Lieblingslied, was du ihm immer singst? Nö, so ein spezielles Lied nicht. Doch, Capri Fischer, ja. Mm, Das hört er sehr gerne oder hat er immer sehr gerne gehört. Und ich stelle mir gerade vor, wenn du dann mehrere Stunden da warst, hast Musik gemacht und hast gesungen, dass man dann doch wahrscheinlich super traurig immer wieder wegfährt, ne? Ja, die Fahrt ist halt immer das Schlimme, so allein im Auto. Und wahrscheinlich denkst du ja auch pausenlos an ihn, wenn du zu Hause bist. Ne? Jetzt liegt er da alleine in dem Zimmer und es ist ruhig und versorgen sie ihn richtig. Man hört Schlimmes, dass die Heime nicht gut mit den Leuten umgehen und so weiter. Es tut mir sehr, sehr leid, was euch widerfahren ist. Sehr, sehr, sehr leid, Tanja. Und ich kann deine Gefühle absolut nachvollziehen und fühle auch die Zwickmühle, in der du steckst. Und ich würde auch so handeln wie du, wenn die Gesetze es erlauben würden. Das sage ich dir wirklich. Aber leider ist es nicht so. Nee, aber auch damit muss man fertig werden. Ja. Eigentlich gibt es keinen Grund, sich selber umzubringen. Nein, das Einzige, was du jetzt wirklich tun kannst, und das tust du ja auch mit wirklichem Herz und voller Seele, dass du bei ihm bist und dass du so oft wie möglich zu ihm fährst und ihm die letzte Zeit, die er noch hat, einigermaßen erträglich gestaltet. Ja, aber das ist es eben auch, er kann noch Jahre damit leben, ne? Ja. Kein Arzt kann sagen, wie lange es dauert. Ja. Und dann ist eben dieses große Mitleid mit ihm, wenn er das selber weiß, dass er lieber tot wäre, dass man ihm da nicht helfen kann. Ja. Tanja, die Sendung geht gerade gleich zu Ende. Ja. Möchtest du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Nö, das muss nicht sein. Ich hab meinen Psychiater. Dann wünsche ich dir trotz aller Schwere deines Lebens alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. Eine Radio 1 Live, eine wieder Fernsehen. Tschüss.